Okay, dann Bitte schön. fangen wir an. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin auch diese Station als Assistenzarzt tätig. Würde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen? Sind Sie von mir verstanden? Ja, gerne. Bevor Ihre wichtige Frage gestellt, möchte ich Ihnen einige allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Schmidt Thorsten. Schmidt Schmidt mit Schule. mit DT am Ende. Schmidt, mit Schule, oder? Thorsten, Thorsten, Thorsten. Thorsten. Genau. Können Sie bitte Ihr Nachnamen und Vornamen buchstabieren? Ja, gerne. SCH. MIDT Genau. THORSTEN. O-R-S-T-E-N. Genau, Thorsten. Thorsten ist meine Vorname und Schmidt ist Nachname. Herr Thorsten, Ja, genau. Thorsten ist mein Vorname. Entschuldigung, Herr Nee, Schmidt, geht. Ja, Herr Schmidt, genau. wie alt sind Sie? Ich bin 50 Jahre alt. 50. Ja, genau. Wie groß sind Sie? 1,80. Wie schwer sind Sie? 90 Kilo. Was für Beschwerden haben Sie im Moment, Herr Schmidt? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, gute Frage. Dafür bin ich hier. Ich hoffe, dass Sie mich auch helfen können. Ich habe so in der letzten Zeit starke Kraftlosigkeit, Schlappheit und bin ich schnell erschöpft sozusagen. Wenn ich so nach 100 Meter habe ich keine Kraft mehr. Und ja, die sind halt die Probleme, die ich jetzt in der letzten Zeit habe. Seit wann haben diese Beschwerden? Die sind nicht auf einmal aufgetreten, die sind also langsam. Und in der letzten Zeit ist zu nehmen, da muss ich sagen, seit ungefähr, würde ich sagen, eher 4 Wochen. Sind bei Ihnen noch andere begleitende Beschwerden? Ich habe akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Gibt es noch bei Ihnen wie ähnliche Beschwerden oder andere Beschwerden von dieser erstellten Beschwerden begleitet? Ob ich noch nebenbei parallel andere Beschwerden habe, das ist Ihre Frage. Wie äußert sich Sie Kraft und Schlaflosigkeit und Erschöpfung? Haben. Schlaflosigkeit habe ich nicht erwähnt, aber so eine Kraftlosigkeit ist so, wenn ich so einen Tripper auch steige, zum Beispiel nach zweiter Etage, bin ich schon erschöpft. Dann fühle ich mich müde, bin ich müde und fühle ich mich schlapp, muss ich irgendwie sitzen, so ein bisschen Pause haben und danach, nach 15 Minuten, dann kann ich dann noch weiter 2 Etage auch gehen. So sind halt, oder wenn ich nach 200 Meter, oder nach 200 Meter, wenn ich so ein Gerader laufe, nach 200 Meter muss ich auch meine Pause haben. Sie müssen Pause haben, aber wegen der Beschwerden, zum Beispiel wegen einer Schmerzen oder Also Müde. ich habe keine Kraft mehr dann, Kraft ehrlich mehr, gesagt. ja. Dann, ja, ich habe keine Kraft mehr. Herr Schmidt, können Sie mir erzählen, sind bei Ihnen in diesem Zeitraum oder in letzten 3 Monaten Ab- oder zugenommen? Oh, gute Frage. Ich glaube, ich habe schon etwas abgenommen. Ich habe keine Waage zu Hause, aber ich gehe davon aus, dass ich ungefähr so 3 bis 4 Kilo abgenommen habe. Wie ist die Arbeit? War eigentlich unverändert. Ist nicht schlecht. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, wenn ich müde bin oder wenn ich laufe, natürlich, danach habe ich leichten Kopfschmerzen und Druckgefühl, aber so dauerhaft Kopfschmerzen würde ich nicht jetzt sagen, nee. Dauert, oder? Ich habe keine dauerhaft, nee, sondern ab und zu, Ab und zu. ja genau. Leiden Sie unter Fieber, das Fieber? Ob ich Fieber hatte? War Ihre Haben Sie Frage, gemessen? ob ich Fieber hatte? Ich habe es nicht gemessen, nee, Fieber habe ich nicht gehabt, muss ich sagen. Ich habe so ein warmes Gefühl auch nicht gehabt. Leiden Sie unter Schweißausbrüche oder Nachtschweiß? Ob ich unter Nachschweiß leide? Nee, aber vor allem, wenn ich mich belaste, oder während laufen, dann in dem Zeitpunkt habe ich schon natürlich ein bisschen Schweißausbruch, natürlich so eine, sind da meistens unter Belastung. Unterbelastung, nur. Genau. Haben Sie Herzrasen? Ja, das habe ich auch. Genau. Aber im Ruhe nicht, nur beim Belastung sozusagen wieder. Wie fühlen Sie sogenannte Herzrasen? Wie klingt oder wie ich sie fühle, den Herzrasen oder wie dann sind Ihre Frage, oder? Das ist normal, so als das Herz einfach rauskommt und schlägt dann schnell. Manchmal so unregelmäßig, ich spüre das manchmal auch sogar auch, ja, als jemand auf dem Brust haut sozusagen. Oder ist das schnell? Manchmal ist schnell, ja. Ich spüre das einfach. Haben Sie Atemnot? Ja, als gesagt, wenn ich mich belaste, habe ich auch leicht Atemnot auch. In Ruhe? Nein, oder? Ruhe nicht, Ruhe habe ich gar kein Problem. Wenn ich hinlege oder sitze, dann ist das ganz alles im grünen Haben Bereich. Sie Husten? Na, keiner. Haben Sie irgendwelche Verdauungssystemprobleme? Zum Nee, Beispiel bisher. eine Verstopfung oder Abführ zu haben Was meinen Sie oder mit Abfuß zu haben? zum Beispiel Ob ich eine Abfuhrmaßnahme durchgeführt habe ja. gegen Verstopfung? Ich habe weder Verstopfung noch Durchfall gehabt. Was ich gemerkt habe in der letzten Woche, so leicht so eine schwarze Stuhlgang habe ich gesehen. Aber so eine richtige Verstopfung habe ich nicht, nee. Einmal, oder? So ein paar Mal habe ich gesehen. Leiden Sie unter Durchfall oder schleimiger Stuhlgang? Habe ich doch erwähnt, habe ich gesagt, ich habe weder Durchfall noch Verstopfung. Genau. Ich habe keine Durchfall und keine Verstopfung, das heißt. Haben Sie Bauchschmerzen oder Bauchschmerzen. Brustschmerzen, Rückenschmerzen? Nee, habe ich gar keine Schmerzen. So leicht über Bauchschmerzen eher, ab und zu, aber so eine stark ist das auch nicht. Bauchschmerzen. Ja, genau. Nicht so stark. Ja, das ist ein bisschen zum objektive Sache, eine subjektive Sache. Ich kann das nicht, Ja. ich das nicht Wie so stark sind stark die einfach. Schmerzen, zum Beispiel auf einer Skala, zum Beispiel wobei null keine Schmerzen sehen, sehr starke und tatsächliche Stimme schwärzen. Würden Sie welche Stufe einleiten? Wie ich meine Schmerzen sozusagen einstufen kann, die sind, wenn ich Schmerzattacke habe, ab und zu ist es zwischen 7 bis 8, aber ansonsten nehme ich so etwas ein dagegen und dann ist es weg. Als Sie gesagt, das ist, die sind auch seit ungefähr 2 Wochen. Vorher hatte ich das auch nicht gehabt. So einen Schmerzattacke habe ich nicht gehabt, aber ab und zu leichte Schmerzen war auch, ja. Also ich kann das nicht jetzt verneinen. Welcher Zeitraum diese Schmerzattacke auftreten? Die treten am meisten so ein, muss ich sagen, spontan. Ich habe es nicht auch darauf geachtet, wann am meisten der Attacke sind. Ich bekomme das auf einmal sofort und dann nehme ich was ein und gehe weg. Können Sie, was meinen Sie mit dem Zeitraum? Was sollte ich denn achten? Zum Beispiel, wie die Schmerzattacke in welcher Zeitraum lange anhält oder fühlen Sie sich zum Beispiel krampfartig, drückend, stechend? Welche Art sind die Schmerzen, meinen Sie? Ja, ja. Welche Art dieser Schmerz? Welche Schmerzen hat er, habe ich? Sind so ein Druckschmerzen. Manchmal so eine stechende Form, aber so eher drückende Schmerzen. Ist das kolikartig? Nee, so ein kolikartiges Schmerzen habe ich nicht gehabt. Haben Sie erbrochen oder übergeben? So, ob ich mich übergeben habe? Nee, habe ich auch nicht gehabt. Sind bei übel? Nein, übel? Ob mir übel ist? Übelkeit, ja, so ein, zweimal, aber da war auch nicht so stark. Ich habe gar keine Medikamente eingenommen. Sind bei Ihnen schwindelig? Ja, schon. Wenn ich schnell aufstehe, also in der letzten Zeit, ist mir geht dann etwas schlecht und dann habe ich Schwindel und dann versuche ich langsam aufzustehen. Haben Sie auf Ihrem Stuhl oder was war das? Ungewöhnliches oder auffälliges bemerkt? Ich habe gesagt so doch vorher, dass vorhin, denn dass ich in der letzten Zeit so einen schwarzen Stuhlgang habe, so drei, vier Mal gesehen. Beim Wasserlassen habe ich gar kein Problem, muss ich sagen. Dieser schwarze Stuhl gesehen? Wann ich das gesehen habe. Das war gestern zum Beispiel, habe ich gesehen. Gestern? Einmal. Ja, genau. Gestern? Ja. Genau. Haben Sie eine kaffeeartiges, zum Beispiel, oder rotenfarbiges Erbrechen gehabt? Ich habe nie erbrochen. Nie. Genau. Herr Schmidt, wurden Sie eine irgendwelche Operation? Ob ich hinter mich eine Operation gehabt habe? Ich habe so mal Blinddarm-OP gehabt, einmal. Das war ungefähr vor 20 Jahren. Oh? Vor 20 Blinddarm-OP. 20 Jahre. Genau. Gibt es noch bei Ihnen eine wesentliche oder chronische Erkrankung? Ich leide unter keiner chronischen Erkrankung. Äh, Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Regelmäßig oder ab und Nee, zu? ich nehme keine Medikamente außer Schmerzmittel ab und zu. Ansonsten war ich bisher eher auch kerngesund. Habe ich auch nie gebraucht. Haben Sie eine Allergie gegen bestimmte Lebensmittel oder Medikamente? Nee, ist auch mir nicht bekannt. Sind Ihre Impfungen vollständig? Welche Impfung meinen Sie? Zum Beispiel gegen übliche Krankheiten oder Covid, gegen Covid. Ja, ich bin voll geimpft oder geboostert auch. Dreimal. Gut. Herr Schmidt, rauchen Sie? Ja. Wie viel? Seit wann? Seit 20 Jahren ungefähr so 20 Stück pro Tag. Trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu. Welche Alkohol? So ein Bier, manchmal so ein Schnaps auch, ja. Genau. Arbeiten Sie? Ich bin arbeitslos jetzt. Haben Sie unter Stress? Ob ich viele Stress habe? Ja, wenn man arbeitslos ist, hat man doch auch Stress, das ist normal. Nehmen Sie irgendwelche oder sonstige Drogen? Nee, habe ich nie Früher genommen. oder aktuell nehmen oder probieren? Ob ich vorher Drogen zu mich genommen habe oder probiert habe, habe ich nie gehabt, nee. Genau, alles klar. Das freut mich. Dankeschön. In der Ihrer Familie auch gibt es noch wesentliche oder chronische oder vererbbare Krankheiten, von denen ich wissen sollte. Ich habe keine Geschwister. Meine Eltern sind noch am Leben und die sind auch kerngesund, muss ich sagen. Nur meine Eltern? Mutter, ja, meine Eltern leben noch. Meine Mutter ist 70 Jahre alt und die hat nur leicht Bluthochdruck und nimmt so zwei, drei Medikamente. Ansonsten leidet unter keiner Ihr anderen Vater? Erkrankungen. Die hat Diabetes. Und der nimmt einfach so eine Blutzuckermedikation, soweit ich weiß. Er spritzt sich keine Insulin. Mindestens hat es nie gebraucht bisher. Genau, alles klar. Sie haben gesagt, Sie arbeitslos sind und wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder? Nee, habe ich keine Kinder. Ich habe eine Freundin und wir haben uns auch getrennt jetzt vor einem Monat. Leben Sie mit Freunden? Nein, bin ich jetzt alleine. Haben Sie Tiere? Zu Hause, nee, habe ich keine. Ich möchte von Ihren Beschwerden zurückkehren, Herr Schmidt. Ihr Bauchschmerzen, abhängig von Essen oder bestimmten Lebensmitteln, Ich habe, als ich gesagt habe, ich habe es nicht darauf geachtet, woran liegt das oder wann am meisten auftreten. Die kommen wie Attacke einfach und gehen wieder weg, wenn ich dann Schmerzmittel eingenommen habe. Und daher so ein genauer Zeitraum oder Ursache zu bekannt geben können, das habe ich nicht geachtet. Alles klar. Ich bin mit dem Anamnese fertig mit der Anamnese. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder? Nein, ich will einfach wissen, was ich habe oder was Sie für mich machen können. Und außerdem, ob ich dann jetzt, wie sind in der Notaufnahme, ob Sie mich stationär aufnehmen müssen oder ambulant behandeln sollen, das will ich gerne wissen, damit ich auch meine Familie auch mitteilen kann. Ich muss ehrlich sagen, Ihre Beschwerden sind lebensbedrohlich sein. Und ich möchte Ihnen im Krankenhaus aufnehmen. So, Hier können Sie auch nach so der sagen, ich würde Sie gerne stationär aufnehmen. Dann vielleicht ist es einfach, ja. Nicht im Krankenhaus, aber ich würde Sie gerne stationär aufnehmen. Stationäre aufnehmen. Genau, da ist es Stationäre hinterher. aufnehmen. Genau, stationär, ja. Stationäre aufnehmen. Ja, genau. Dann nach Ihren Anamnese oder Ihren Beschwerde, Sie haben gesagt, Sie eine Blutgerinnungsstörung und ungefähr 4 Wochen eine Müdigkeit und Schlagernheit und Erschöpfung zu haben und auch begleitende andere Beschwerden deuten am Ersten auf eine Magenblutung hin, aber diese nur eine Verdachtsdiagnose. Erstmal muss ich Ihnen körperliche untersuchen. Dann natürlich, ich werde von Ihnen eine bildgebende Verfahren und Blutlabordiagnostik veranlassen. Und nach diesem Labordiagnostik kann ich sicher Ihre Beschwerde zu Ihren erklären. Okay, sehr gut. Okay, das heißt, ich bleibe hier jetzt in der Notaufnahme und Sie werden so ein paar Untersuchungen durchführen. Und dann werden Sie mich auch stationär aufnehmen, damit ich dann genau wissen, was ich habe. Haben Entschuldigung, Sie ich mich kann nicht gehört? verstehen. Ich hab es wiederholt. Ich habe gesagt, Sie werden mich jetzt stationär aufnehmen. Dann heißt es, ich bleibe erst in der Notaufnahme. Sie führen so ein paar Untersuchungen durch. Und dann der Rest wird auf Station durchgeführt, so damit ich am Ende mitbekommen kann, was ich habe oder wie ich das umgehen damit. Okay, In der dann bin ich. Notaufnahme, wir leiten an bestimmte dringende Medikamente ein Okay. und eine zum Beispiel venöse und in der Vene eine Zugang legen, dann andere Behandlung und bildgebende Verfahren und alle Labor untersuchen Okay. auf stationäre kontrollieren. Okay, das heißt, in der Notaufnahme bekomme ich so ein paar Infusionen, weil so eine Venose am meisten ist schwierig zu verstehen. Ja? Soll man einfach so anders ein bisschen formulieren. Sie können auch so sagen, Sie bekommen von mir so ein paar Medikamente als Infusion oder ein paar Tropf. Paar Tropf, das heißt, es ist Übervenose. So im Alltag Deutsch sagt man so ein paar Tropf oder als Infusionen. Wenn Sie Venoh sagen, wird das nicht ankommen, genau, was das heißt, das Venosa. In den Ja, Beinen. aber genau, Preparation. aber im Alltag, man versteht das nicht. Ja. Sie können auch sagen, Sie bekommen von mir so Infusionen oder Medikamente, Patrof. Nicht Tropfen, so Patrof, das heißt, was tropft, was wehen und geht rein. So formuliert er am meisten im Alltag. Ja, genau. Aber es ist okay, wenn Sie auch Venose sagen, vielleicht in der Prüfung geht das auch. Okay, jetzt ist gut. Haben wir alles gefragt? Wenn wir im Grunde jetzt fragen, war das genug, der Anamnese, oder sollen wir noch was vertiefen? Wir fragen im Grunde jetzt alle Kollegen, die da sind jetzt. Ja, ich habe eine Frage. Leiden Sie unter Schluckstörungen? Gute Frage. Nicht so stark, etwas schon. Okay. Was meinen Sie? Jetzt auch gute Frage. Jetzt sollen Sie jetzt mich fragen, was heißt denn Schluckstörung für Sie? Also sollen Sie mir jetzt genau formulieren, wenn Sie Flüssigkeit trinken oder wenn Sie Nahrung zu sich nehmen, wie das Okay. klingt, dann sollen Sie es auch fragen, weil das kann die Patienten auch nicht genau wissen. Den Ja. Unterschied sollen Sie dann fragen. Nur flüssige Nahrung oder feste Genau. Nahrung? Haben Sie Probleme mit dem normalen festen Nahrung oder mit Flüssigkeit? Denn mit fester Nahrung habe ich Probleme. Mit Flüssigkeit habe ich kein Problem. Okay. Noch? Sodbrennen ist auch gefragt worden. Ja. Leicht auch, habe ich auch. Vor allem, wenn ich mich hinlege, dann habe ich mich ein Sodbrennen Gefühl. Haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Zum Beispiel Gelbsucht? Nee, habe ich nicht. Noch? In einer Anamnese könnte man schon etwas vertiefen. Zum Beispiel Alkoholgeschichte. Wir sind einfach so schnell rübergegangen. Wir haben gesagt, ich trinke ab und zu. Das soll man ein bisschen vertiefen. Wie heißt ab und zu und wie viel? Da soll man auch fragen. Wenn man sagt, dass ich trinke einfach so Bierchen, ja, muss man fragen, wie viel davon, ja. Und das ist auch wichtig zu wissen. Weil in Deutschland ist es Bier ist es normales Nahrungsaufnahme, sozusagen ja, so eine Standardnahrung. Daher die zählen es nicht als Alkoholgetränk. Das soll man auch vertiefen. Noch wir was vergessen? Wir können auch fragen, Eisentablette. Genau, die Kollegin hat allgemein gefragt, ob ich eine Tablette einnehme. Habe ich auch allgemein beantwortet, dass ich außer Schmerzmittel gar nichts einnehme. Und daher, Wir können aber auch fragen, Sie haben recht, wie. das soll man auch fragen. Ist nicht schlimm. Ja. Ja. Wir können auch fragen, wie heißt diese Schmerztablette und wie viele. Genau. Genau. Ich nehme so eine Novalgien. Und noch? Ja, nur bei Bedarf. Ja, nur bei Bedarf nehme ich so ein, zwei Tabletten manchmal. Nicht so viel. Okay, jetzt sind wir durch damit. Atemnot ist auch gefragt worden, hat die Kollegin schon gefragt. Ich habe es beantwortet, dass ich keine habe. Außer natürlich, wenn ich mich belaste, das ist was anderes. Ansonsten Ruhe habe ich gar keine Probleme. Okay, dann haben wir alles gefragt. Jetzt gehen wir zum Arztgespräch. Ja. Okay, dann. Hallo, Herr Oberarzt. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie Zeit für mich? Ja, gerne. Dafür bin ich hier. Ich habe in der Notaufnahme eine Patient, einen Patienten untersucht und ich möchte Ihnen diesen Patienten vorstellen. Ja. Herr Thorsten Schmidt, 40-jähriger Patient, 1,80 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Herr Schmidt, Sie haben keine Kinder und ist arbeitslos gerade. Er hat keine Kinder, okay. Er hat keine Kinder, ja. Und er kommt zu uns, er kam zu uns mit seit 4 Wochen eine Müdigkeit und Abgeschlagenheit und Kraftlosigkeit. Wie kann man das anders formulieren? Er kommt zu uns mit Müdigkeit, Schlappheit. Seit vier Wochen. Oder seit 4 Wochen bestehender. Bestehende. Genau, oder er stellt sich mit der Müdigkeit, Schlappheit und Kraftlosigkeit. So kann man auch formulieren, das klingt besser, ja. Aber beides nicht schlecht, aber mit bestehenden Problemen, ne? Es kommt so mit wegen bestehende seit 4 Wochen Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlaffigkeit und Kraftlosigkeit und vor gestern aufgetretene Migräne. Seit gestern hat er einmal Migräne gehabt, kann man sagen, oder seit gestern hat er Migräne gemerkt. Eine von den beiden, ja. Vorgestern mit Migräne ist besonders. Vorgestern Migräne hat er, ja, oder gesehen. Ja, genau. Und er klagt über eine, dass sie, dass diese Bauchschmerzen oder Abdominalgie drückende und episodische so haben. Und auf Nachfrage zum Beispiel Nausea und Verdauungsproblem, Dyspepsie und Fieber, Achschweiß und Husten, Dyspnoe wurde verneint. Außerdem fügt er hinzu eine Schwindel, Vertigo beim Aufstehen. Und diese Befunde spricht für eine Anämie. Dann welche Art von Anämie anhand der Anamnese? Seit 4 Wochen bestehende Abgeschlagenheit und Kraftlosigkeit. Ja, aber meine ich diese Anämie anhand der Anamnese? Welche Art von Anämie könnte sein das? Blasse Haut aussieht. Dann. Art von Anämie, ist es eine chronische Krankenanämie, ist es eine Blutunganämie, ist es eine Blutunganämie. Eisenmangelanämie, das ist halt zu wissen. Ja. Blutunganämie. Okay. Dieser Bauchschmerz, Intestate, Bauchschmerz, Intestate liegt bei 7 oder 8 von 9 von 10. Und der Patient nimmt keine regelmäßigen Medikamente ein, nur bei Bedarf ab und zu eine Schmerzmittel als Methamizol. Zwei oder ein oder zwei Tablets ein. Bei Bedarf, ja. Und Vorerkrankungen an Vorerkrankungen ist Vorerkrankungen oder irgendwelche Krankheit verneint und oder bei ihm vor 20 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Ja, Impfungen sind vollständig, auch gegen Corona Impfung dreimal geimpft. Sie konsumieren Rauchen mit 20 Packungen, ja. Und sie trinken ab und zu Alkohol konsum als ja. Sie unter nach der Patienten erwähnt unter leidet unter stressige Stimmung wegen des Arbeitslos. Und an ihre Familienanamnese haben in der Familienanamnese haben bei der Vater 70 Jahre und der leidet an arterieller Hypertonie. Entschuldigung. Vater an Diabetes mellitus und seine Mutter 70 Jahre alt und leider an arterieller Hypertonie. Sonst noch seine Eltern gesund und keine Geschwister. Okay. Was machen Sie denn jetzt? Sie haben jetzt die Anamnese durchgeführt. Sie haben so einen Patienten in Notaufnahme. Und was ist der nächste Schritt? Nach der anamnestischen Angabe, dort ein Anamnesten, gastrointestinale Trakt, obere gastrointestinale Trakt. Aber der leidet auch unter einer leicht Schluckbeschwerden. Das haben wir vergessen zu sagen. Ja, Schluckbeschwerden, Dysphagie. Ja, genau. Dysphagie, die Existenz von Dysphagie schafft für eine gastrointestinale, zum Beispiel, oder gastrointestinale Karzinom oder eine funktionelle Erkrankung wie eine Achalasia oder chronische Ösophagitis. Aber das muss man auch entsprechend auch analysieren. Meine ich, dass, wenn Sie sagen, dass Achalasia ist, das muss man entsprechend analysieren, weil die haben wir auch nicht analysiert, richtig? Vor allem in der Gruppe muss ich sagen, dass, wenn ich sage, ich habe so eine leichte Schluckbeschwerden, das muss man dann nachfragen, seit wie lange haben Sie das denn? Und wann hat es angefangen? Das ist auch wichtig zu wissen, ja? Weil durch die Anamnese bekommen sie vieles raus. Auch den Ösophagitis kriegen sie auch raus. Seit wie lange ist das, ja? Den Unterschied kann man genau anhand der Anamnese vieles raus kriegen. Okay, sehr gut. Und ist gut, ja, was machen Sie dann weiter? Erstmal, wir müssen diesen Patienten aufnehmen, dann eine intravenöse sogar kriegen, dann wir müssen eine Protonpumpe injizieren und was machen Sie in der Notaufnahme? Sie sind als Notarzt oder als diensthabender Arzt in der Notaufnahme so einen Patienten gesehen. Was machen Sie als erstes? Sie vermuten oder Sie, Ihre es Verdachtdiagnose ist übergastrozeale Blutung. In der Notaufnahme, erstmal müssen wir eine Vitamette von ich habe akustisch nicht richtig gehört. Wenn ein Patient Hallo? Wir können Neurokarenz bei den Patienten durchführen und mit modogastrischen Dauersonder spülen aus Magen und zum Beispiel brauchen Sie das sowas in der Notaufnahme sofort? Wir müssen eine Sonde in den Magen spülen. Wir kontrollieren eine Blut oder nicht und aber sowas brauchen Sie nicht in der Notaufnahme, im Sinne von anhand der Anamnese, was der Patient hat, ja. Der ist nicht intox mit einem Medikament oder einer Nahrung, die Sie in den Magen spülen sollen, oder der hat weder Übelkeit noch Erbrechen, ja. Daher, seine Nasogastrozonde kommt nicht in Frage in diesem Fall. Nur wenn er starke Erbrechen hat, wenn er sich nicht oder wenn er sich überhaupt nicht verbessert mit den Medikamenten, dann soll man sowas legen. Ansonsten macht man nicht Standard, das ist gar keine Standard. Eine Nasogastrozonde zu legen, bei einer Magenblutung kommt nicht in Frage, als sie gesagt, außer wenn man sagt, dass er erbricht ohne Ende, was er so sich einnimmt, dann legt man was ein und macht auch Nahrungskarenz. Haben Sie recht. Sowas macht man. Ansonsten ganz normal. Sie machen so eine Körperuntersuchung, Standard, was sie machen sollen, und nehmen sie Blut ab und zudem legen sie eine zwei Zugänge. Das ist auch wichtig für den akuten Zustand, falls das Blutung als Fragezeichen ist. Und was ist der nächste Schritt, wenn Sie jetzt Körperuntersuchungen durchgemacht haben und wenn Sie Blut abgenommen haben? Was achten Sie bei Blutentnahme? Eine Magenblutung und Sie sagen, ja, ich achte was jetzt. Was achten Sie denn? Blutbild und zum Beispiel eine Karzinome, Biomarker. Ja, das so eine Embryogenic Antigen und genau. So weiter. Ja, genau, so eine Tumormarker brauchen Sie ja auch nicht unbedingt in der Notaufnahme, können Sie es machen, ja. CA19-9 und CA, dann können Sie es machen. Alpha-Fetoprotein müssen Sie nicht machen, es geht nicht um Leber, aber es ist ja. Gerinnungsparameter. Genau, das ist der wichtige Punkt, was Sie machen sollen. So ein Blutbild, haben Sie richtig gesagt, weil Sie wollen damit den AB gucken, den Hämatokritenzahl gucken, ja. Und was brauchen Sie noch? Den Retikulozytenzahl, das ist nicht Standard in dem Blutbild, da müssen Sie extra melden. Was achten Sie noch bei akuter Blutung? Was würden Sie noch nehmen? ob das eine akute Blutung vorliegt. Retiklose Kröte. Ja, Retiklositen. Was wichtig ist noch? Was geht auch bei akuter Blutung? Zum Beispiel akute Blutung. Ja, genau. Haptoglobulin geht runter, wird niedrig. Haben Sie voll recht. Normochrome, normocyte Anämie. Das sehen Sie anhand der Blut. Sie haben voll recht. Das sehen Sie im Blutbild. Aber in dem Blutbild, was Sie nicht sehen und was Sie noch brauchen bei akuter Blutung, was sind die denn? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Gastrointestinale oder? Ja, aber ganz egal, weil allgemein Blutung. Egal, bei jeder Blutung, auch bei GI-Blutungen, ist die gleiche. Sie nehmen auch den LDH, Sie gucken auf Bilirubin. Und Bilirubin auch, ja, ist Standard. Ja, aber es ist... Hebewerte, Nierenwerte und wir können eine Exkose... Aber die sind nicht Standard in jeder Blutuntersuchung, das sollen Sie wissen. Weil jeder Haus hat seine Standard und in jeder Standard ist nicht drin. Dass zum Beispiel Haptoglobin ist überhaupt nicht in der Standard drin. Oder Retikulozyten sind nicht in der Standard drin. Das sollen Sie extra abnehmen oder nachmelden. Weil die Standard ist am meisten, wie Sie gesagt haben, großes Blutbild ist drin. Was Sie haben noch, wenn Sie sagen, ich mache eine große Routine, haben Sie denn Leberwerte drin, haben Sie denn die Nierenwerte drin, haben Sie Elektrolyte. Mhm. Gerinnung ist auch nicht in der Standard drin. Gerinnung kommt auch außerhalb der Standard, dann sollen Sie auch extra nehmen. Da sollen Sie sagen, ich brauche auch Gerinnung dazu. Genau richtig, weil Sie... Aber auch Haptoglobulin ist sehr wichtig für eine Blutung. Genau, sehr, sehr voll. Das sollen Sie aber erwähnen, weil sonst kann ich nicht wissen, was halt der Standard ist. Können Sie auch nicht wissen, das ist auch schwierig. Vor allem in der Prüfung. Die Prüfer wird sagen, Sie haben ein kleines Haus, Sie können nicht alles machen, Sie haben so eine kleine Standard. Was machen Sie denn? Die wollen genau wissen, was Sie machen sollen. Aber es ist gut zu wissen, dass es wichtig ist. Und warum brauchen wir denn die Gerinnung unbedingt hier? Wenn Sie Blutung sagen, dass es eine Tumorblutung ist, brauchen Sie Gerinnung unbedingt? Außer Blutbild? Ja, Sie brauchen Gerinnung, haben Sie gesagt, ich mache so eine Gerinnung-Untersuchung auch. Ultraschalluntersuchung. Sie haben mich nicht verstanden. Gerinnung, zur Blutgerinnung. Zum Beispiel sind Quick PTT. Und die machen Sie auch. PTT und partiell Thromboplastin genau. Zeit. Und, das machen Sie in der Notaufnahme. Zeit. Warum? Warum wollen Sie das machen in der Notaufnahme? Quickwerte. Warum? Was brauchen Sie? Warum machen Sie das? Für jede Untersuchung müssen Sie eine Begründung haben. Bei einer akuten Blutung genau, richtig. Können wir an eine Quickwerte anfordern. Sehr vernünftige Antwort. Und noch? Sie haben noch eine Begründung. Eine Blutungenzeit. Ja, weil Sie in den nächsten Schritt, Sie werden eine Spiegelung machen. Und für die Spiegelung, Sie brauchen unbedingt die Gerinnungswerte. Sie werden eine Endoskopie machen. Ja, natürlich. Wenn wir eine zum Beispiel gastrointestinale Spiegelung planen, erstmal vor diesem Eingriff oder Spiegelung müssen wir eine Gerinnungsfaktoren oder Gerinnungswerte kontrollieren. Das sollen Sie aber sagen. Wenn man sagt, warum machen Sie Gerinnung, dann sagen Sie erstmal wegen Blutung, zweitens wegen Spiegelung. Die brauche ich, ansonsten kann ich keine spiegeln. Wenn Sie jemanden in eine Endoskopie schicken ohne Gerinnung, endoskopische Untersuchung. Ja, genau. Sehr richtig. Ja. Okay. Sie haben gesagt, Sie nehmen Blut ab, Sie haben großes Blutbild gemacht, Sie haben LDH, Haptoglobin, Retikulozytenzahl, Haptoglobin, genau, Bilirubin und Leberwerte, Elektrolyten, Nierenwerte. Sehr gut. Und Sie haben in den nächsten Schritt, was würden Sie machen? Nasogastrikzone, da würde ich sagen, sagen Sie nicht in der Prüfung, weil das kommt nicht, in Frage in diesem Fall nur, als Sie gesagt, die Indikation von Asukas Gesunder, wenn jemand dauerhaft erbricht und keine andere Wahl hat, dann entleeren Sie das mal damit, ansonsten legen Sie gar keinen Asukas Gesunder. Es stand in jedem Haus in Deutschland, die haben eine Möglichkeit, jemanden sofort zu endoskopieren. In jeder Häuser gibt es Endoskopie, fast in jeder Häuser. Und das ist halt der Standard. Jede Internisten, sie sind auch Internisten, sie müssen endoskopieren. Dann nehmen sie Patienten sofort nach der Blutuntersuchung, nach der Gründung in den Endoskopieraum auf und dann spiegeln sie einfach. Ja, das ist der Standard. Ist gehen sie einfach rein, so schnell. Okay, sie haben es gemacht, richtig. Und sie haben gesehen, dass in die Übergangbereich eine große zirkulierende Tumor besteht. In der Übergang von Magen. Das heißt, im AEG-Bereich, Sie sehen den AEG-3-Tumor. Im Bereich der Kardia. Genau. Genau. Was machen Sie als nächstes? Und eine chirurgische Konsil. Okay, das ist das weiter tief vertiefen wir das nicht, weil das geht in den fachlichen Bereich. Macht aber was Sie achten müssen, ist mal anhand Ihrer Untersuchung die HB-Werte, wie tief ist das, ob Sie eine Blutkonserve brauchen oder nicht. Das sollen Sie entscheiden, ist mal als Internisten, weil der Rest kommt später. Wie der Kreislauf des Patienten ist in der Notaufnahme. Ob er Sauerstoff braucht oder nicht, ob er Infusion braucht oder nicht. Diese Sache sollen Sie in der Notaufnahme alles im Griff haben. Sie haben es auch gemacht richtig. Sie haben gesagt, ich lege Zugang, ich nehme Blut ab, weil Sie wollen diese Sache auch planen. Ne? Richtig, ja, genau. Und endoskopieren Sie auch. Ob man operieren soll, haben Sie voll recht. Wenn jemand blutet ohne Ende, dann müssen Sie chirurgisch vorstellen. Wenn Sie sehen, dass es nur einfach chronische Blutung ist durch den Tumor, dann soll man nicht chirurgisch vorstellen. Man unterspritzt das, die Tumor so weit wie möglich ist. Aber es ist auch wieder ein fachlicher Bereich, das müssen Sie auch nicht wissen. Das ist ein gastroenterologisches Gebiet. Wie die das machen, da sollen die Gastroenterologen einspringen und sagen, hier, ich habe es gesehen, jetzt kommen Sie bitte rein, gucken Sie mal, ob man jetzt mit der Endoskopie die Blutung zystieren. Wenn nicht, dann geht es zur Chirurgie. Also am meisten den Gastroenterologen kontrollieren die das. Okay, und ansonsten, was brauchen Sie noch, wenn Sie eine Tumorerkrankung gesehen haben? Sie brauchen noch zwei andere Sachen. Hallo, hören Sie? Ja, Sie brauchen noch zwei Untersuchungen. Genau, die Kollegin hat in der Gruppe geschrieben. Sie brauchen noch CT-Untersuchungen. Ja, eine Stage oder Stufe von zum Beispiel Karzinomen. Genau, dann, damit können Sie genau sehen, wie weit der Tumor gestreut ist. Ist es ein lokales Problem oder ist es gestreut? Gestreut heißt, es ist metastasiert, ja? Gestreut. Dann, ja. Und dann Hand-CT-Bildgebung, Sie brauchen CT-Thorax und CT-Abdomen. Das ist halt der Standard, CT-Thorax und Abdomen bei Solid-Tumoren. Und dann sehen Sie, dass, wie weit die Tumore sind. Ja? Und ansonsten, ja, der Rest haben Sie alles gut gemacht. Und Sie sprechen auch sehr gut eigentlich. Ich glaube nicht, dass Sie in der Prüfung durchfallen. Sie werden das schaffen. Nein. Aber ich denke, nicht so reich. Ja, jedem sagen, ja, gesagt, ja. Ja, wo, arada söylediğim şeyler tek işte kısa bilgiler. Tabii ki bu güncel şeyleri herkes, ben de kardiyolojik şeylerden uzağım mesela. Onun için her bölümün farklı olunca insan biraz şey yapıyor. Kastronikon sisteminde böyle tabii talep edilmeler hatırlıyorum. O zaman acilde ne olursa olsun geldiği zaman önce nasıl basit sonra takar, yıkar. Çünkü yıkama şeydi, hem tedavi, çünkü lavaj yıkıyorsun soğuk suyla, hem tanı aktif kanama var mı yok mu? Absorbe yaptığın zaman işte kontrol ederdik. Ama artık imkanlar arttığı için, ilerlediği için, ya o zaman dediğiniz gibi imkanlar kısıtlıydı, öyle yapıyorlardı ama artık Direkt gastroskopiyle gidebiliyorlar yani. Ama şey güzel yani, çok, çok mantıklı yani. Kontrol edemeyen yani, onu kontrol edip de bırakın. Evet, o zaman olur. Aa, onun dışında artık bunlar var. Standartları değişmesi neden? Çünkü imkanlar arttı. Yani eskiden o kadar imkanlar yoktu, artık bunlar standartlar değiş, imkanlara göre değişir standartlar. Dediniz doğru yani. Yanımızda değişen alanlardan birisi kardiyoloji. Evet. Sizin de standartlarınız değişmiş hocam yani. Bir sürü şeyler çıkmış ya. Ben bilmiyorum da siz daha iyi bilirsiniz. Yani son 10 senede yapılanlara inanamazsınız. Evet yani elektrofizyolojide, kardiyolojide bir sürü şeyler oluyor yani.